Aufnahme läuft. Damit eröffne ich heute die Landesvorstandssitzung des Landesvorstandes der Piraten NRW am 2. Dezember 2021 um 20.31 Uhr. Anwesend sind alle Vorstandsmitglieder, damit ist der Vorstand heute beschlussfähig. Dementsprechend kommen wir direkt zur ersten kleinen Abstimmung, nämlich die Abstimmung über das Protokoll vom 28. November 2021 wird angenommen oder abgelehnt. Bitte einmal kurz ins Pad eintragen, ob ihr dafür, dagegen seid oder euch enthaltet. Trifft jemand wieder ein dafür? Gut, das sollte nicht allzu lange dauern. Und es scheint so, als würde das angenommen werden. So, der Balli hat sich noch nicht eingetragen, er findet das Pad nicht, aber das scheint so, als wäre das Protokoll angenommen vom letzten Mal. Vielen Dank. Gut, jetzt trägt er sich auch noch ein, damit kann ich dann offiziell weitermachen. Wir kommen nämlich zu den Berichten vom Landesvorstand, angefangen wie immer mit unserem Vorsitzenden, dem Wilk. Bitte. Ja, guten Abend zusammen und vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich dabei seid. In den letzten 14 Tagen war die programmatische Arbeit besonders wichtig. Wir hatten am 22.11. unser Mumble zum Thema Wahlprogramm. Dazwischen, davor und danach gab es diverse Treffen und Absprachen zur Bildung und zur Pflege, unter anderem auch zur AG Drogenpolitik und zur AG Energiepolitik, um das Wahlprogramm bis zur Frist zum 17.12. Einigermaßen schlank zu bekommen. Ich habe... Wirk, du bist auf einmal weg gewesen, Nachricht habe. Zum Thema Wahlkampf. Das ist nur bei mir. Ah, da ist Wilk wieder. Ah, wir haben den Wilk wieder. Du warst gerade abgehackt nach Ich habe. Magst du vielleicht das letzte nochmal? Ich lebe auf dem Land. Das Internet ist sehr langsam. Ich habe mehrere Tickets bearbeitet. Wir haben das Arbeitstreffen gehabt. Das war am Sonntag zum Thema Wahlkampf und Wahlkampfkoordination. Und ich habe Kontakt aufgebaut zu mehreren kleinen Parteien, also in diesem Fall die Tierschutzpartei, dann Volt und auch die ÖDP, indirekt jetzt auch die Klimaliste, wie wir das ja thematisiert hatten. Da geht es um die Verringerung der Unterstützungsunterschriften, die in Pandemiezeiten mit 1000 Unterstützungsunterschriften so nicht zu leisten ist. Hier gibt es weitere Gespräche, E-Mails und Kontakte. Das war's. Danke für deinen Bericht. Gibt es Fragen dazu? Obwohl, ich glaube, das machen wir dann einfach geballt am Ende, weil so viele Fragen gibt es, glaube ich, nicht. Wir kommen zu unserer wundervollen zweiten Vorsitzenden, der Vako. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Wir hatten die Aufstellungsversammlung in Bielefeld. Da war ich anwesend. Und direkt am Montag danach habe ich beim Landeswahlleiter die Unterstützungsunterschriften angefordert. Und wir haben die jetzt auch schon seit einer Woche oder so online mit kontaktlos unterstützen auf unserer Webseite. Ich war bei dem Wahlprogramm Mumble, was der Wilk gerade erwähnt habe, und habe ein wenig gelauscht. Dann hatten wir eine AGÖA-Sitzung letzten Freitag, das Arbeitstreffen am Wochenende. Ich habe heute schon mal angefangen mit dem Wahlkampfportal auf der Webseite. Das, was halt eben schon da ist, gearbeitet wird jetzt noch an der Kandidatinnenseite. Da haben wir eine E-Mail geschrieben an alle, dass sie uns ein paar Infos und ein Bild und Kontaktmöglichkeiten zukommen lassen. Und wir hatten eine Pressemitteilung zur Absenkung der Unterstützungsunterschrift geschrieben. Der Obereichwald und ich haben das in Gemeinschaftsarbeit gemacht. Ja, ich glaube, dass bis auf so ein paar Kleinigkeiten war es das bei mir. Dann auch danke für deinen Bericht. Fragen, wie gesagt, bald am Ende. Dann kommen wir weiter zu unserem wundervollen politischen Geschäftsführer, nämlich mir. Ich habe AGÜA gemacht, ich war bei der Sitzung, habe, wie gesagt, mit der WAKO gemeinsam so eine Pressemitteilung rausgebracht. Ich habe Social Media gemacht, habe auf Social Media Werbung geschaltet im Auftrag der AGÜA. Die eine Werbeanzeige läuft noch, die andere ist bereits fertig. Die Zahlen sind eigentlich recht gut gewesen, aber mehr dazu dann in der AGÜA-Sitzung. Ich war auch auf der AV in Bielefeld. Und bin ja sozusagen mitverantwortlich für die ganzen UU-Sachen. Dementsprechend habe ich UU-Sachen gemacht. Der Wahlleiter oder wer auch immer hat mir 1000 Stück zugesendet. Davon habe ich 100 genommen und die anderen 900 in die LGS gebracht zum Versand. Mit Martin ein paar Dinge besprochen, wie wir das mit dem Versenden machen. Und ich habe noch andere Landtagswahl-Orga-Dinge getan. Ich renne aktuell noch den paar Kandidatinnen hinterher für Versicherung an alles Stadt- und Wählbarkeitsbescheinigungen, aber das sieht auch gut aus, dass wir die demnächst bekommen. Dann war ich ebenfalls auf dem Arbeitstreffen am Sonntag, habe beide Male die Team-Polge-F-Sitzung besucht und von NRW berichtet. Ich war auch beim Wahlprogramm Mumble und habe viele Tickets bearbeitet. Ja, und die Wiki-Seite für die Unterstützungsunterschriften halte ich auf dem Laufenden. Das soweit zu mir. Dann kommen wir weiter zu unserem grandiosen Schatzmeister, dem Balli. Was für eine Ankündigung, ich bedanke mich. Schönen guten Abend erstmal an die Runde und an die Gäste. Ja, ich habe sehr viel Schatzmeisterei natürlich zu tun gehabt, was auch mit dem Rebe 2020 zu tun hat. Dort mussten noch diverse Saldenbestätigungen und Auszüge besorgt werden, was ich getan habe. Es fehlt noch eine einzige Person, die ich namentlich jetzt nicht nennen möchte, die noch etwas abzugeben hat. Ansonsten sind wir damit durch. Genauso haben wir von ein paar VKVs Kontenauflösungen, die ich mir vorgenommen habe. Und wir haben an dem Sonntag das Arbeitstreffen auch ein Budget für den Wahlkampf besprochen. Ich hatte zu tun mit der Wahlkampforga für die Landtagswahl. Dafür habe ich zu Recht einen Rüffel bekommen, weil das eigentlich gar nicht mein Aufgabenbereich ist. Aber es war quasi Zufall. Dann habe ich in Bielefeld mal wieder einen Stammtisch gemacht, bevor jetzt alles, naja, die aktuellen Meldungen kriegt ihr auch. Ja, und eigentlich noch vieles mehr. Ich kann das gar nicht alles auflösen. Es sind Aufgaben in meiner Pipeline. Da will ich dann gleich nochmal extra vielleicht zugehen. Aber es wird sich etwas tun, auch was die VKVs und Ähnliches betrifft. Und zwar noch in der nächsten Woche werde ich versuchen, um es kurz anzureißen, Budgets, die zur Verfügung gestellt worden sind und nicht genutzt worden sind, aus 2020 jetzt endgültig aufzulösen. So. Das wird noch mal eine Menge Arbeit. Danke. Dann auch danke dir für deine Arbeit und deinen Bericht. Und wir gehen weiter im Protokoll zu unserem Generalsekretär, dem Daniel. Ja, ich war auch bei der Aufstellungsversammlung, beziehungsweise habe bei Vorbereitung und Nachbearbeitung und so weiter natürlich auch wieder geholfen. Ich bin beim Arbeitstreffen gewesen und ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen Tickets gemacht. Unter anderem habe ich auch, endlich das Mailing an unsere Postfachinhaber verschickt, das mit der Deadline des Mailumzugs. Da möchte ich auch hier nochmal kurz darauf hinweisen, dass ihr bitte alle dran denkt, entsprechend den Antrag zu stellen. Und ja, das wäre es eigentlich soweit schon. Dann auch dir danke für deine Arbeit und den Bericht. Und wir gehen weiter zu Tatjana. Kein Adjektiv, okay. Ich war auch bei der Aufstellungsversammlung in Bielefeld, war beim Arbeitstreffen mit dabei und habe ansonsten viel mit der Verwaltung gemacht. Ja, das war gerade nichts gegen dich. Mir gehen halt nur die Ankündigungen aus. Aber auch danke dir für deinen Bericht. Und wir kommen zu Isan. Ja. Auch danke dir für deinen Bericht. Ich frage jetzt einmal in die Runde und auch an die Zuhörenden, ob es Fragen gibt an irgendjemanden von uns. Ich höre nichts. Ich sehe niemanden im Sprechenraum. Ich sehe keine Wortmeldung. Daher nehme ich, dass es keine Fragen gibt. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch allen für eure Arbeit. Und wir kommen zu den Statistikberichten, angefangen mit Mitgliedern. Und ich würde an Balli übergeben für die Finanzen. Oh, ja, das selbstverständlich sehr gerne. Und da wir gehört werden, werde ich das natürlich schön brav vorlesen. Einen Barkassenbestand habe ich heute nicht ermittelt. Es werden so circa 140, 150 Euro drin sein. Das ist immer drin, so grob. Wir haben ein Girokonto bei der GLS. Stand alles heute, was ich sage, 16.676,79. Ein Zinsertragskonto über 10.005,52 €. Eine Sparkasse Mülheim haben wir auch. Da habe ich heute leider keine Rückmeldung bekommen. Beziehungsweise ich habe die Meldung nicht. Es ist ein fünfstelliger Bereich oder knapp drunter. Sparkasse Düsseldorf, Girokonto Nummer 1 ist 188.898,78 und die Sparkasse Düsseldorf mit noch einem Girokonto mit 661.617,71. Und dann befindet sich dort noch ein, wir nennen es hier Renditekonto. Es handelt sich hier um ein Sparbuch. Und da dieses nicht auffindbar ist, wird das gerade aufgelöst und wird sich dann bald pekuniär auf einem der anderen Kosten wiederfinden. Soweit der Überblick. Danke für den Überblick, lieber Walli. Gibt es zu der Statistik Fragen? Ja. Bitte, stell sie. An der Front Mitgliederstatistik gibt es nichts Neues, Daniel? Ich kann gleich mal eine Akte suchen, rauszufinden. Nur bei der Stimmberechtigung kann ich auf jeden Fall noch keinen aktuell gültigen Wert geben, aber zumindest in der Mitgliederanzahl. Ist deine Frage damit ausreichend beantwortet, Vaku? Jo. Super. Dann gehen wir weiter in der Tagesordnung. Wir kommen zu den Terminen. Da haben wir einmal am 15. und 16. Januar den Wahlprogrammparteitag in Herne mit Kampagnenpräsentation und der Link zum Wiki, wobei noch in Frage steht, inwiefern in Herne überhaupt relevant ist. Dann haben wir am 17. Dezember die Antragsfrist für besagten Parteitag für die Programmanträge. Und da wird noch gerade ins Pad geschrieben, dass wir eventuell am 12. Dezember, auf jeden Fall. Ich erleichtere dich. Treffen der Listenkandidaten. Okay, danke. Also, am 12. Dezember das erste Treffen der Listenkandidaten zur Koordination und zum allgemeinen Aussprechen. Genau, das sind die Termine. Am 6. treffen wir uns abends nochmal. Das ist nicht ganz so hochoffiziell, also nicht mit Einladung, alle 14 Tage zum Wahlprogramm Bashing. Am 6. Dezember? Ja, 20 Uhr. Alles klar. Gut, und dann also am 6. Dezember um 20 Uhr nochmal Wahlprogramm. Das heißt, wir haben jetzt vier Termine, nochmal in Reihenfolge 6.12. Wahlprogramm, 12.12. Treffen der Kandidaten, 17.12. Antragsfrist für Programmanträge und 15. 16. Januar der Parteitag in Herne mit Kampagnenpräsentation. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Das sieht nicht so aus. Dann haben wir jetzt den Punkt Anträge an den Landesvorstand. Da haben wir einmal einen Antrag Typ Finanzen, die 477073 Budget Landtagswahlkampf 2022 vom 1. Dezember. Antragstellerin ist die WAKO. Der Landesvorstand beschließt ein Budget von 30.000 Euro zur Finanzierung und Zwischenfinanzierung der für den Landtagswahlkampf benötigten Materialien. Das Budget dient der Vorbestellung von Werbematerial, Plakaten etc. sowie der Finanzierung von Aktionen, Werbung und Kampagnen. Das Ganze hatten wir bei unserem Arbeitstreffen am Sonntag bereits ausdiskutiert und die Summe festgelegt. Von daher glaube ich, dass wir da jetzt gar nicht so viel Diskussionsbedarf haben, es sei denn, es ruft jemand jetzt hier. Habe ich es mir gedacht. Deswegen würde ich auch direkt zur Abstimmung kommen. Ich würde von oben nach unten gehen, angefangen mit Balli. Bist du dafür oder dagegen? Dafür. Daniel? Dafür. Tatjana? Dafür. Farko? Dafür. Wilk? Dafür. Isan. Und ich bin auch dafür. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen und wir haben ein Budget von 30.000 Euro für die Landtagswahl. Vielen Dank. Noch eine Anmerkung von mir dazu. Wir haben bei Anträgen immer eine Gültigkeitsdauer. In der Regel sind das 6 Monate ab Beschluss. Das wären jetzt in diesem Fall wäre das der 1. Juni. Wenn absehbar ist, dass Kostenabwicklungen noch danach passieren werden, dann sollten wir eine andere Gültigkeitsdauer festlegen. Sehr gut aufgepasst. Haha. Kannst du gerne auf 12 Monate setzen, wenn die anderen damit einverstanden sind. Weil auch die Reisekosten kommen meist später, die so alle anfallen. Der Helde hat eine Wortmeldung, bitte. Ich meine mich zu erinnern, dass die 6 Monate aber auch nur gelten im Bereich eines VKV-Finanzantrages. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Man mag mich jetzt auch berichtigen, wenn das jetzt doch anders sein sollte, aber ich glaube, in dieser Art von Anträgen, die jetzt auch vom Vorstand kommen und auch für den kompletten Landesverband gelten, sind diese 6 Monate, glaube ich, nicht zwingend dafür notwendig. Ich glaube, das ist einfach nur doch drin aufgrund der VKV-Anträge. Danke dir und ich sehe den Frank im Sprechenraum, bitte. Frank, du hast das Wort. Er schreibt Moment in den Chat. Dann warten wir noch ganz kurz. So, hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, mit Mikro an ist es besser. Nur eine kurze Frage. Ich will jetzt nicht über die Zeit, wie lange das gilt. Ihr schreibt ja für die Vorfinanzierung und Zwischenfinanzierung. Nur eine Frage für die KVs. Werden die ihr Material wieder selber bestellen müssen und bezahlen analog zur Bundestagswahl oder wird das Material gestellt? Marc, bitte, Balli. Nö, wer möchte, wollte ich gerade fragen. Nach wie vor, da es dann gleich wahrscheinlich noch einen Punkt Sonstiges geben wird, da ich wieder Gelder teilweise für die KVs freigebe, werden die KVs das selber bei uns bestellen. Deswegen heißt es auch Vorbestellung und Finanzierung von Aktionen. So unsere Abstimmung beim Arbeitstreffen. Okay, das ist also nur ein Darlehen, was ihr gebt und wir müssen es aber schlussendlich bezahlen. Das Budget beinhaltet verschiedene Posten, wo wir uns noch nicht bis in jeder Einzelheit Gedanken darüber gemacht haben. Aber selbstverständlich wird es Dinge geben, die auch vom Landesverband bezahlt werden, wenn es jetzt darum geht, Fotos zu machen für die Kandidaten oder auch Plakate für die ersten 5 Listenkandidatinnen. Aber deine eigentliche Frage waren ja die VKVs oder das betrifft genauso die KVs. Also wenn die Werbematerial oder Plakate haben möchten, müssen sie das aus ihren Budgets bezahlen, wie bei anderen Wahlen auch. Danke. Und die zweite Frage, die sich gleich anschließt, gab es schon irgendwelche Gespräche über den Ankauf von Plakaten zur Bundestagswahl, um den eigenen Bestand, den wir ja noch haben, zu erhöhen? Du kannst das auch unter anderem nachlesen auf unserer Wiki-Seite, also auf der Übersichtsseite, die du auch mal angelegt hattest für die Landtagswahl. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass wir mit den circa 1500 Plakaten, die wir noch haben aus der Bundestagswahl, plus Themenplakaten, die wir ja noch anfertigen werden, mit speziellen NRW-Themen, wo dann eben auch noch pro Thema bestellt wird, auskommen und sollte es da irgendwie knapp werden. Circa 4000 Plakate sind ja aus dem Bundestagswahlkampf auch bei den Wahlkämpferinnen, die sie auf und wieder abgehängt haben. Aber sollte es knapp werden, werden wir versuchen, von den anderen Landesverbänden Plakate zu bekommen aus der Bundestagswahl. Nur als Hinweis für, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, einige Landesverbände wie jetzt Berlin oder sonst was diskutieren mich gerade, die Plakate zu vernichten, weil sie zu lange keinen Wahlkampf haben. Nicht, dass sie nachher wirklich in der Mülltonne landen. Ich nenne da zum Beispiel mal Berlin. Ich glaube, Ober-Eichwald, du hattest da auch schon in der Pulge-F-Runde was zu gesagt, oder? Ich hatte in der Pulge-F-Runde ein Angebot bekommen, auch noch aus Hamburg, dass wir da gesauberte A0-Plakate bekommen können. Aber ich hatte gesagt, grundsätzlich bitte noch nicht wegwerfen, weil NRW möglicherweise was haben brauchen könnte. Ich habe nicht offen gesagt, NRW will. Ich habe halt nur gesagt, es könnte der Fall eintreten und das wäre dann jetzt die Frage. Vielleicht kannst du nächsten Dienstag das einfach nochmal ansprechen und klären, ob es da irgendwelche Fristen gibt, bis wann wir da Bescheid sagen sollten, bevor Plakate vernichtet werden. Das werde ich auf jeden Fall mal ansprechen. Gerne, also nochmal ganz kurz für die Beantwortung nochmal kurz zusammenfassen. Wir behalten die Bundestagswahlplakate, haben von mehreren Landesverbänden gehört, dass sie noch Plakate zu verschenken haben, bevor es in die Vernichtung geht. Darauf sind wir aufmerksam geworden und wir werden einige selbst anfertigen zu NRW-Themen. Genau. So, ich sehe Frank nicht mehr im Sprechenraum, daher gehe ich davon aus, dass die Frage beantwortet wurde. Wir müssen der Form halber aber nochmal kurz über die Gültigkeitsdauer des Beschlusses reden. Ich würde sagen, wir erhöhen auf 12 Monate und frage in die Runde, ob es Gegenstimmen gibt. Also ich höre nichts von... Ich auch nicht. Vaku hört nichts, von daher gehe ich davon aus, dass wir alle dafür sind, die Gültigkeitsdauer des Beschlusses auf 12 Monate zu erhöhen. Gut, das müsste dann noch gleich bitte im Pad eingetragen, wurde schon, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten Vorstandssitzung. Da hatten wir einmal einen Mitgliedsantrag, die 476912. Der wurde angenommen und wir haben das Mitglied aufgenommen. Das war auch der einzige Umlaufbeschluss. Gibt es dazu Fragen? Es gibt keine Fragen, daher kommen wir zum Punkt Aktuelles aus den Kommunen in NRW. Da haben wir den bisherigen Stand mit einem Wiki-Link. Gibt es dazu Anmerkungen oder Ergänzungen? Oder gibt es jemanden, der aus seiner Kommune berichten möchte? Also ich sehe niemanden im Sprechenraum und auch keine Wortmeldung. Daher gehe ich davon aus, dass niemand was berichten kann oder möchte. Und es gibt nichts Neues, wird gerade ins Pad geschrieben. Daher kommen wir zur Wahlkampfkoordination Landtagswahl 2022. Da haben wir auch wieder einen Wiki-Link zum bisherigen Stand. Dann die Übersichtsseite im Wiki, die Direktkandidatinnenliste, die gerne befüllt werden kann. Und dann jetzt heute neu, das Lime-Survey ist raus. Ich habe bereits die E-Mail bekommen, das heißt, ich gehe davon aus, dass die alle bekommen haben. Das läuft noch bis zum 12. Dezember und wird dann ausgewertet. Wir haben auf der Landes... ist hier irgendwas? Ja, weil ich das eingetragen habe, dann würde ich da eigentlich das auch gerne. Ich hätte auch meinen Antrag so gerne alleine vorgestellt, aber du bist immer so schnell. Da musst du was sagen. Aber bitte, du darfst gerne deine Sachen selber präsentieren. Ja, Lime-Survey an Mitglieder ist in NRW ist rausgegangen. Es dient der Themenfindung, welche Themen im Landtagswahlkampf für NRW für uns interessant sein könnten. Es sind 4 oder 5 Fragen gewesen. Ich bin sehr happy, dass das fast fristgerecht rausgegangen ist, aber es bleibt immerhin noch genügend Zeit bis zum 11. Dezember darauf zu antworten. Ich hoffe, dass wir das dann auch schnell ausgewertet bekommen und dann eine Idee zumindest haben, in welche Richtung wir mit unserem Landtagswahlkampf gehen. Dann hatte ich nochmal verlinkt hier, die Informationen zur Landtagswahl sind jetzt auch schon mal auf unserer Webseite. Es ist momentan nur die Übersichtsseite und die Unterseite mit den Unterstützungsunterschriften. Wir basteln jetzt an der Kandidatinnenseite. Ja, der Hinweis an alle, die zuhören, auch draußen an den Geräten. bitte schaut, dass ihr diese Seite mit den Unterstützungsunterschriften verteilt, bei euren Bekannten, Verwandten und so weiter, fragt, ob sie uns unterstützen können. Momentan gibt es noch keine Informationen darüber, dass das Corona-bedingt irgendwie gesenkt werden soll. Wir brauchen 1000 Unterstützungsunterschriften für unsere Landesliste, damit wir überhaupt antreten können. Und dann hatte ich noch den letzten Punkt, gläsernes Homeoffice. Da würde ich dann an Balli abgeben, der wollte noch ein paar Worte dazu sagen. Vielen Dank, liebe Vaku, und selbstverständlich gerne. Es ergab sich in einer anderen Mumble-Sitzung am Dienstag, dass wir uns mal wieder mit mehreren Vorständen getroffen haben aus den bestimmten Bereichen, aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, da war ich dann da und haben über den Einsatz des, ich nenne es gläsernes Mobil, gläsernes Homeoffice zu Wahlkampfzwecken gesprochen haben und wir waren einhelliger Meinung, dass wir das eigentlich einsetzen wollen und auch der Inhaber dieses Mobils würde es sowohl also in Form dieses Mobils als auch zeitlich und mit seiner persönlichen Zeit zur Verfügung stellen und reisen. Hieße im Vorfeld der Wahlkämpfe, in der Reihenfolge ist das, glaube ich, als erstes Saarland, ich weiß die Reihenfolge jetzt nicht, hierzu wird es, wenn ich das morgen früh jetzt endlich schreibe, auch einen Unterstützungsantrag an den Bund geben, an den BOFO geben, wo wir gesagt haben, also wenn diese ganzen Kosten auf uns zukommen, können wir ob der Wichtigkeit der Wahlen, halten wir das erstmal für wichtig, und wir können alles zusammen eventuell nicht durch unsere Budgets leisten. Und achso, Isan, ich schreibe dir gleich was fürs Protokoll. Und werden das ist nett, aber ich mache das Protokoll. Achso, oder du, Entschuldigung, Elda. Und wir werden also einen Antrag auf Unterstützung an den BUFO stellen, der da lautet, der BUFO bezahlt eine minimale, wirklich minimale Aufwandspauschale pro Tag von 25 Euro für das Mobil, also für Öl und Reifen und weiß der Geier was. Und die Spritkosten und die Standgebühren, und wir in den Ländern übernehmen dann Kost und Logis des Fahrers und natürlich den notwendigen Hilfen, die es benötigt, und auch Werbemittel zur Verfügung zu stellen vor Ort. Super, vielen Dank für die Erläuterungen. Gibt es dazu erstmal Anmerkungen oder Fragen? Es scheint so, als hättet ihr es so berichtet, dass keine Fragen offen geblieben sind. Also Glückwunsch an euch. Gibt es allgemein... ich höre etwas. Ja, da ist jemand im Sprechenraum. Tatsache. Frank, du hast das Wort. Ja, ich war ja bei der Besprechung dabei. Das, was ich aber gerne hören möchte, weil ihr ja bis Sonntag den Antrag schreiben müsst. Habt ihr schon einen Zeitraum, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, die das ganze gläserne Mobil eigentlich in NRW sein sollte? Wir haben uns kurz drüber unterhalten und halten die eine Woche für zu kurz, aber es ist nun mal vom Zeitrahmen so, dass Schleswig-Holstein den Auftakt macht und nach der Wahl wir eine Woche später dran sind. Inwieweit das gläserne Mobil vorher noch in NRW vorbeischaut, um nochmal Werbung zu machen, das haben wir noch nicht besprochen, aber angesprochen. Das wird jetzt sehr zeitnah passieren, weil das muss berücksichtigt werden in dem Finanzantrag an den BUFO. Deswegen frage ich ja nochmal nach, weil wie gesagt, sechs Wochen sind ja die reine Wahlkampfzeit, aber es wäre ja auch zum Beispiel möglich, bestimmte Kandidaten im Vorfeld schon vorzustellen und. Und du hast ja selbst mitbekommen, dass er für viele Schandtaten zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, auch das andere. Eine zweite Sache, die ich eben da, die Vaku ja so nett drum gebeten hat, die Unterschriften zu sammeln. In dem gleichen Tenor war ja den Berserker, der mal so locker 500 Unterschriften an einem Wochenende in Schleswig-Holstein gesammelt hat. Gibt es da schon eine Entscheidung für, ob NRW ihn genauso eingeht zu den gleichen Konditionen, um ihn auch zu machen, damit es vielleicht ein bisschen früher klappt? Oder ist diese Entscheidung noch nicht gefallen? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir haben aber tatsächlich, auf der Aufstellungsversammlung, glaube ich, da war ja auch der Marc da aus Schleswig-Holstein, schon mal darüber gesprochen. Und ich persönlich halte das für eine gute Idee, aber eine Entscheidung haben wir noch nicht. Da möchte ich auch nur als Hinweis geben, er hat ungefähr bis Mitte des Monats kann er noch, danach wird es kritisch. Und wie gesagt, wie es nächstes Jahr aussieht, kann ich euch nicht sagen, notfalls müsst ihr das ja mit ihm selber besprechen. Aber er hatte sich angeboten, eventuell bis zum 15.12. nochmal so eine Tour machen zu wollen oder zu können. Danach hat er wieder ganz normal seinen Dienst. Was kostet der? Nach meinem Kenntnisstand, er möchte eigentlich nur die Fahrtkosten und er braucht halt irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit. So, und dann natürlich an einem brisanten Ort, wo er dann halt auch wirklich sammeln kann. Also jetzt nicht nach, vielleicht nicht nach Hintertupfingen oder so. Köln-Karneval. Borussia Dortmund gegen Bayern München. 88.000 vorm Stadion. Vorm Stadion, ja, wollte ich gerade sagen. Vorm Stadion. Ich möchte es euch ja nur sagen, nicht, dass es nachher untergeht, weil, wie gesagt, das Thema hatten wir dann auch irgendwo mitten in der Nacht. Sondern er hat das gesagt, weil er möchte halt, in Anführungsstrichen, er geht da nicht proaktiv, sondern, wie gesagt, ihr müsstet ihn dann halt mal ansprechen. Aber ihr wisst ja, wen ich meine. Ja, also ich weiß es, Vaku weiß es, Marc weiß es, gehe ich mal von aus. Das Angebot war sehr eindeutig, er möchte auch. Aber er möchte uns nicht verraten, was sein Geheimnis ist, so viele Unterschriften zu sammeln. Auch oder, das, Auch das liegt in der Zwischenzeit vor und das andere machen wir auch noch, auch den Videopost. Aber wie gesagt, das dauert noch ein paar Tage, aber die reine Beschreibung haben wir schon. Oh, fein. Dann hat sich ja seit Dienstag was getan. Wunderbar. Da bin ich ja. Ich spendiere das Hotelzimmer. Ich wollte es ja nur euch gesagt haben, weil gesagt, es war ja Dienstag. Gut, dann danke auf jeden Fall für den Hinweis. Und bevor der Wilk jetzt noch mit neuen komischen Ideen, wo man sammeln könnte, ankommt. Ja, ich habe da noch was. Ja, wo willst du diesmal? Ganz praktisch hatten wir schon über die Aufstellungsversammlung der DirektkandidatInnen gesprochen. Ich hatte das als nächsten Punkt unter sonstiges Wichtiges. Dazu würden wir jetzt kommen, wenn der Wilk keine komischen Orte mehr zum Sammeln hat. Doch, ich könnte dann dieses Wochenende wäre Dortmund, nächstes Wochenende dann Köln. Gut, also ich sag nur so viel, Mindestabstand, Maske, ne? Corona. Aber wenn du uns die 1000 voll machst, dann gerne. gibt es noch Fragen oder Anmerkungen zum Punkt Wahlkampfkoordination? Nö. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Sonstiges bzw. Wichtiges. Da haben wir die besagten Aufstellungsversammlungen für die Direktkandidaten. Und ich gebe das Wort ab an, ich glaube, Vaku. Altrosa bin immer ich, ja. wir hatten ja, beziehungsweise nicht wir, sondern der Landtag in NRW hat überraschenderweise letzte Woche Freitag beschlossen, dass Aufstellungsversammlungen in Präsenz und im herkömmlichen Sinne nicht mehr zulässig sind, weil davon auszugehen ist, dass man sein Wahlrecht nicht in Anspruch nimmt aufgrund der pandemiebedingten Situation. Das hatten wir auch, so wie es uns möglich war, an unsere Mitglieder weitergegeben per NRW-Infomail und mit einem Vorstandsblogbeitrag. Jetzt haben wir vom Frank Herrmann diesen Link, Zeile 228, bekommen, dass anscheinend das nun wieder alles so laufen soll wie zur Bundestagswahl, nämlich online oder hybrid mit anschließender Briefwahl ist jetzt wieder erlaubt. Ich komme aber mit diesem Dokument, was er uns da hat zukommen lassen, nicht ganz klar, weil da steht Entwurf drüber. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon beschlossene Sache? Beim Landeswahlleiter auf der Seite konnte ich dazu nichts finden. Weiß da jemand etwas Genaueres? Die treffen sich erst morgen. Die haben heute die Ministerpräsidentenkonferenz abgewartet, um zu sehen, was dabei rauskommt. Und das wird relativ kurzfristig innerhalb des Landtages jetzt besprochen. Deswegen ist es ein Entwurf. Gut, ich sehe den Frank im Sprechenraum. Du hast das Wort. Ja, so wie es ist. Mit dem Beschluss musste dieses Papier erzeugt werden. Das ist jetzt erzeugt. In der nächsten Landtagssitzung ist das auf der Tagesordnung. Und wenn das angenommen wird, wo man davon ausgehen kann, dann ist es gültig und dann kann es der Wahlleiter auch tatsächlich verabschieden. Und nach meinem Kenntnisstand soll nächste Woche eine Sondersitzung des Landtages auch wegen anderen Sachen einberaumt werden. Vaku, ist damit deine Unklarheit besiegelt worden? Hast du alle deine Infos? Ja, also warum ich das auf jeden Fall auch ansprechen wollte, ist, ich gehe auch davon aus, dass dieser Entwurf dann beschlossen wird und angenommen wird, dass wir uns vielleicht ein paar Gedanken darüber machen müssten, was denn so als Minimum für virtuelle Kreisverbände und Kreisverbände erforderlich ist, dass sie so eine Online-Aufstellungsversammlung mit anschließender Briefwahl machen können. Also wir haben das ja schon auf Landesebene gemacht, mit sehr viel Technik, mit Open Slides, mit Stream und so weiter. Aber wie ist es denn, wenn sich 4-5 Leute in einem BBB oder sonst wo zusammenfinden, was sie da berücksichtigen müssen, wie sie akkreditieren können und dass das auch alles dann seine Richtigkeit hat. Ich denke, wir sollten da ein bisschen Hilfestellung leisten. Also ich weiß, also der Daniel, der Wilk, ich und der Elder, wir haben ja, so eine Gruppe, wo wir, es ist ja auch in dem Plan für die Landtagswahl festgeschrieben, dass die sozusagen jetzt mit mir inbegriffen die Verantwortung dafür haben, die Aufstellungsversammlungen für die Direktmandate zu unterstützen, und da sind wir auch bereits dabei zu überlegen, wie läuft das dann mit Open Slides, und wir werden da auf jeden Fall, denke ich mal, die VKVs und KVs unterstützen. Also die Planung ist, dass wir einen Probelauf machen, dann einmal in einem VKV hier direkt bei mir vor Ort, wo wir da so ein bisschen auch jonglieren können, also wo jetzt nicht jeder sagt, Mensch, was machst du denn da jetzt, sondern sagen können, das ist ein Test, der zwar echt ist, aber halt eben durchaus auch mal Längen haben kann, weil irgendetwas nicht funktioniert. Und aus den Erfahrungen dieser beiden Tests, also des Originaltests und der Beta-Testung, werden wir dann gucken, dass wir möglichst noch aufgrund dieser Frist von 4 Wochen in den nächsten, ja, ich sag mal, 14 Tagen die ersten Ergebnisse präsentieren können, dass digitale Wahlen im Laufe des Februars beginnen können, Einladungen dann halt ab Januar. Dann wird es aber auch Zeit. Was halt super wäre, ist, dass wir das so ein bisschen dann auch verschriftlichen und dann auch nochmal wieder auf unserem Vorstandsblog veröffentlichen, so ein paar Stichpunkte, was ist zu beachten und wo wird euch geholfen und von wem und wen sprecht ihr an und so weiter. Ja, genau. Und es hat natürlich auch einen Vorteil, dass gerade die Kreisverbände, die vielleicht wirklich nur 3 Leute haben, nicht noch vielleicht die ganzen drumherum, also Protokollführung und Versammlungsleitung und was halt für Ämter noch dabei wichtig sind, das könnte dann halt online von uns gestellt werden, also auch Büropirat, Akkreditierung und so, sodass also eigentlich das ein Vorteil für uns ist, weil wir die Möglichkeit haben, also im VKV, wo wirklich nur 3 Personen aktiv sind, auch eine Wahl durchführen zu können, was ansonsten vielleicht doch etwas problematisch gewesen wäre. Ja, ich sehe den Frank im Sprechenraum. Bitte. Ja, nur als Hinweis. Also A, ich sehe Januar, Februar für zu spät an, weil wir müssten die Direktkandidaten müssen ja dann auch noch Unterschriften sammeln. Als Vorschlag, was ich jetzt einfach mal sagen würde oder für euch als Tipp, eventuell mal wirklich besprechen, die Briefwahlen zentral in Düsseldorf zu sammeln als Postanschrift. Einen kleinen Wahlausschuss zu bilden, der jede Woche samstags, wenn Versitzungen da waren, auszählt und dann halt die Wahlkommission macht und das Ergebnis bekannt gibt, um dann halt wirklich zu sagen, es hat alles seine Richtigkeit, und dann können die Leute jeden Abend, ich sag mal, Online-Sitzungen präsentieren und werden entsprechend eingeladen. Weil das ist ja so gesehen gerade bei den virtuellen oder bei den wenigen Menschen einfacher, als wie in Anführungsstrichen darauf zu warten, dass man irgendwas geändert hat im Januar, Februar. Ja, Änderung nicht. Es geht ja darum, dass wir die Ladung und Einladungsfristen haben und wir uns selbst erst nochmal dann mit dieser Situation anfreunden müssen. Wenn es nach mir geht, können wir auch am Sonntag starten. Nur wir müssen ja die formalen Vorgaben einhalten, und bis jetzt ist noch gar nicht klar, was der Landtag beschließen wird. Ich denke mal, ja, das ist alles etwas ungünstig. Vielleicht fangen wir aber an diesem Sonntag schon mal an. Mal gucken, wie Daniel Zeit hat. Da schon mal so einen Ablaufplan erstellen, wie es eigentlich nach unserer Sicht sein müsste. Deine Idee, danke für die Idee, können wir natürlich auch mit reinnehmen. Das ist natürlich nicht schlecht, klar. Ja, auch von mir danke für die Idee, finde ich gar nicht mal so schlecht. Gibt es allgemein denn noch Anmerkungen oder Fragen zu dem Punkt AVs oder allgemein zum Punkt Sonstiges? Das scheint nicht so. Dann kommen wir zu den wichtigen Links und Hinweisen. Da haben wir einmal einen Wiki-Link zu den Infoständen. Da tragt ihr bitte eure Infostände ein, damit die einerseits halt versichert sind und damit andererseits Leute Bescheid wissen und dann gegebenenfalls dazukommen können. Des Weiteren auch sonstige Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen auch ins Wiki eintragen, zwecks Versicherung und zwecks Info. Genau. Dann haben wir noch wichtige Listen, Kommunalpiraten, Beauftragungen, Kreisverbände, Mandate. Die müssten bis auf die Kommunalpiraten eigentlich alle aktuell und auf dem neuesten Stand sein. Gibt es zum Punkt wichtige Links und Hinweise Fragen? Ich hätte vielleicht noch einen Hinweis. Für den kommenden Landesparteitag sind die Anträge auch wieder im Spicker zu finden. besonders interessant bezüglich der Wahlprogramm an. Danke für den Hinweis. Dann wäre es sinnvoll, tragen wir das am besten gleich noch ins Pad mit ein. Und genau, danke für den Hinweis. Ja, ich frage jetzt nochmal allgemein in die Runde, ob es noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen gibt, allgemein an den Landesvorstand oder unsere Arbeit. Ah, ich wusste es. Frank, bitte, du hast das Wort. Ja, ich möchte eigentlich auch nur kurz daran erinnern, da wir am Sonntag Haushaltsdebatten haben im Bund, was ja danach dann in die Länderkommission geht, solltet ihr irgendwelche Anträge oder was auch immer stellen, wie gesagt, bis Samstagabend, ich glaube 22 Uhr ist Einreichungsfrist, danach könnte es etwas kompliziert werden. Das Zweite ist, und das ist auch eine Bitte, auch wenn sich ja einiges noch diese Woche verändern wird, wenn ihr Hilfe von der Bundespartei gerne haben möchtet, es wäre schön, das offen und ehrlich zu kommunizieren, trotz der ganzen Spannungsverhältnisse, die es ja so teilweise gibt, damit wir uns auch vorbereiten können. Einige sind bereit, auch im Wahlkampf zu helfen, aber wie gesagt, man muss halt auch wirklich sagen, wo man Hilfe möchte. Auch das wäre wirklich schön, wenn wir irgendwo da eine Basis finden. Und das Letzte, was einfach noch ist, und da könnt ihr euch Gedanken drüber machen, der Bund, wir sind am Überlegen, das Spitzenpersonal unserer Partei präsenter auf die Hauptseite zu packen. Solltet ihr da Leute haben, die ihr da gerne mit beteiligen möchtet, wäre das auch schön, das bis Ende des Jahres mitgeteilt zu bekommen. Beziehungsweise wer ist mit Spitzenpersonal gemeint? Das ist ja die Frage, die noch geklärt werden muss. Das sind, ob das jetzt die Vorstände oder jetzt wie jetzt zum Beispiel bestimmte Landtagskandidaten oder was auch immer. Jeder kann sich mal die neue Seite von Patrick angucken, die er sich selber aufgebaut hat. Da laufen die Gespräche, ob wir das mitnutzen können. Und dann ist es halt eine Politikerseite, wo bestimmte Menschen der Partei, die das möchten, auch entsprechend präsentiert werden, um sie mehr in die Öffentlichkeit vielleicht zu stellen. Ja, also wenn das feststeht, wer da abgebildet werden soll, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Müsstest du uns dann Bescheid sagen, also ob ihr da die ersten 3 oder 5 Kandidatinnen haben wollt oder was auch immer. Eine andere Bitte hätte ich, Frank, weil du sagtest, wir sollen das hier offen und ehrlich sagen. Also im Social-Media-Bereich würde ich mir sehr wünschen, wenn die Funktionsaccounts des Bundes das eine oder andere, vor allen Dingen, wenn wir Pressemitteilungen oder Neuigkeiten haben, auch so ein bisschen retweeten, weil damit erreichen wir halt eben wesentlich mehr Leute und das ist leider Gottes komplett eingeschlafen. Genau das meine ich ja. Und die Frage ist halt, muss man es retweeten oder aber ist es nicht auch zum Beispiel möglich zu sagen, wir haben das und das vor und dann gibt es eine große Meldung, die dann in Anführungsstrichen über die entsprechenden Accounts als Hauptaccount auch gemacht wird. Aber wie gesagt, wir werden ja jetzt, wenn es am Wochenende durchgeht, auch über neue Tools verfügen. Einige wissen ist das ja schon. So, wo man einfach sich auch zusammenschließen kann, um das Social Media in der Gesamtpartei vielleicht ein bisschen voranzubringen. Was aber auch blöd ist, ist halt diese Dispute, die wieder aktuell stattfinden zwischen Privataccounts, was natürlich auch nicht förderlich ist. Ja, also wie gesagt, also retweeten wäre schon mal so ein Minimum. Wenn da noch mehr in Planung ist, super, aber das Minimum, das wäre mal so das Erste, was ziemlich schick wäre. Und ich schätze, da spreche ich auch für die anderen Landesverbände mit, die Landtagswahlkampf vor der Haustür haben. Deswegen eine Frage, wird es denn irgendwelche Schwerpunktthemen geben, die in allen 4 bespielt werden? Gibt es da schon Gespräche? Nein, aber ist das jetzt ausschlaggebend dafür, ab und an mal Pressemitteilungen oder Neuigkeiten der Landesverbände zu retweeten? Ich sag ja, ich greife jetzt nicht in andere Geschäftsbereiche rein, weil ich sag ja, diese Gespräche fände ich gut. Ja, weil gesagt, das Social Media Team ist bekannt. So, und wie gesagt, es war nur ein Hinweis darauf, weil mir das nicht so persönlich gefällt. Diesem Moment ist auch die Stimmung. So, aber wir müssen einfach auch mit den neuen Gegebenheiten umgehen, die jetzt, ich schätze mal, morgen auch präsentiert werden. Ja, dann auf jeden Fall danke für den Input und für das Gespräch hier alles. Ich frage nochmal, gibt es Fragen oder Anmerkungen. Dann frage ich jetzt einmal meinen Vorstand, ob wir irgendwas für den NÖ-Teil hätten. Ja. Oh. Nö, will ich nicht. Gut, also wir haben auch noch was für den NÖ-Teil. Gut, schließe ich die Sitzung jetzt und machen wir dann NÖ oder wie läuft das? Ich hab's vergessen. Naja, die Sitzung bleibt offen. Also die letzten Male haben wir die Sitzung geschlossen. Wir müssen ja im NÖ-Teil nichts beschließen. Stimmt. Wir haben sie jetzt eigentlich immer geschlossen zum Ende und NÖ haben wir dann, NÖ-Dinge haben wir dann im Umlauf besprochen. Man kann sie auch offen lassen, dann möchten wir nachher halt nur dran denken, auch sie zu schließen. Ja, was machen wir jetzt, ist die Frage. Also ich weiß mach nicht, zu. Was... Mach zu, gut. Dann schließe ich die heutige... Erst noch der nächste Termin, die nächste Landesvorstandssitzung dieses Landesvorstandes ist am 16. Dezember 2021 um 20.30 Uhr, wie immer in gewohnter Location im NRW-Mumble. Wir freuen uns auch da wieder über rege Teilnahme. Und damit schließe ich die heutige Landesvorstandssitzung um 21.26 Uhr und bedanke mich bei euch für eure Arbeit, bedanke mich beim Protokoll, bedanke mich bei allen Zuhörern, die heute dabei waren. Und verabschiede uns bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt in den NÖ-Teil. Und ein großer Dank auch an unseren Sitzungsleiter. Ja, von mir auch. Danke, Fabian. Danke.